Que no se cherionge, miglites presidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas besuchte das Automatisierungsgerätewerk Pyongyang. Er besichtigte den Erziehungskabinett für revolutionäre Tätigkeit und den Traditionskabinett des Werkes. Und er ermutigte die Arbeiter, die bei der Herstellung einen großen Erfolg erreichen. Auf der Beratung im Werk wurde die Wichtigkeit der Aufgabe des Werkes für die Rekonstruktion des Kreises Samjiyon, wo es die unsterbliche Kampfgeschichte von Genossen Kim Il-sung gibt und die Heimat von Genossen Kim Jong-il ist, zur heiligen Stätte der Revolution, zum vorbildlichen Standardkreis des ganzen Landes. Cheryong-hae unterstrich, die Funktionäre, Arbeiter und Techniker des Werkes sollen ihre Verantwortlichkeit und Rolle erhöhen, um die verschiedenen Schalttafeln und weitere für die Rekonstruktion des Kreises Samjiyon rechtzeitig herzustellen.